1 Live. 4. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte dir und euch einen schönen guten Abend wünschen. Hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Heute 3 Stunden lang Tracks, die unter anderem als wirklich Big Sounds daherkommen, nämlich mit vielen Big Band Anklängen, aber auch symphonisch. Wenn ich da zum Beispiel an ein neues Album der Phoneheads denke. Musik von Steve Reed, Burial, Vive La Fette, vielen anderen mehr. Beginnen möchte ich mit einem wunderschönen Sampler, der mich in meiner mitternächtlichen kleinen Dienstagssendung schon beschäftigt hat zuletzt. Er kommt aus Brasilien, beschäftigt sich mit der brasilianischen Musik der 70er Jahre. Brazil 70 heißt er. Daraus hier ein Beitrag von Gal Costa. Thank you. 1, 3, 4. Viele von euch werden das vielleicht wissen. Vor vielen Jahren hat der Gitarrist Brett Gurewitz von der kalifornischen Punkband Bad Religion dieses Label gegründet, Epitaph. Und viele Leute dachten, na, der wird wahrscheinlich da jede Menge neuer Punkrock-Bands veröffentlichen. Aber weit gefehlt. Brett Gurewitz und sein Team haben da vielen anderen Leuten eine Plattform gegeben, die man in der Nähe einer Punkband bzw. eines Punkgitarristen eigentlich nicht vermutet hätte, bis hin zu Tom Waits. Später wurde das Label gesplittet, also die eher künstlerischen, eher abseitigeren Themen landen jetzt auf dem sogenannten Anti-Label, das aber mit Epitaph immer noch verbandelt ist. Und auf diesem Label veröffentlicht die gerade gehörte Band Devotschka jetzt ihr neues Album, das heißt How It Ends. Daraus habe ich gerade den Titel You Love Me gespielt. Eine Platte, die mich schier umhaut mit ihrem feinen mexikanischen Geist. Ich weiß biografisch nicht viel über die Band, aber da sie hier auch den mexikanischen Himmel besungen haben, gerade nehme ich an, dass sie dort zumindest leben. How It Ends, das Album You Love Me, der Track, den wir gehört haben. Die Britta Persson, die jetzt kommt, spielt am Mittwoch, das ist also der 7. November, in der schönen kleinen charmanten Schangelbar Stereo Wonderland in Köln gegenüber vom Prime Club ihr neues Album Top Quality Bones and a Little Terrorist. Also gute Knochen, gut gebaut und ein ganz klein wenig Terrorist. Britta Persson. The silver sand, I sink our sails across the cove. The water's crystal in your hand, the air is in the morning. The tempo's easy as you please. From every lemon yellow morning through velvet evening with breezes singing a song of cinnamon and cloud. The air is cinnamon and cloud. Seductive cinnamon and cloud. To my hands, I long for your kiss. The taste of the sea, salty, sweet upon your lips. There's love to be made on nights such as this. And time is but sand drifting through our fingertips. The moon is like a tangerine, adrift upon a sea of love. But when nothing comes between the salty days and sultry nights, where every slice of life and love has just the perfect combination, a cup of sweetness, a pinch of sadness, a touch of cinnamon and love. Fine that she wanna be from close up over distance, irregular heartbeat. Challenges persistence. I just wanna see ya, so I speak through trees. A better way to greet ya doesn't come with ease. Don't seem to be your trick, so nothing's up my sleeve. Sweating you so much, it feels 1,000 degrees. I pick up a flower, though it's kinda cheese. When pride is not your power, things you wouldn't believe. I do for a convo, station I'm awaiting. Alone we are together, no present destination. Back she kinda taken, though I handle it with patience. The glow inside her eyes shows that we can build a nation. Hypnotized, body booty swaying. Eye contact is what I keep on making. It may be a chance is worth the taking. Nature is the love, what God is to creation. Won't you come my way? We got things to do. You drop a beat for me, I pick it up for you. So early, early on, but never too late. I'm about you, babe. All about you, babe. Think out loud to each other. We could talk soft and undiscover. Quiet and undetected till the leaves to hush. The moment's heating up, I sense a burning bush. Guards coming down, so we exposed through clothes. No frontin' to be your pose, it's just the X and O's. My head's a cluttered world, but yeah, she turns my globe. And we walk together through this windy road. All I want, a lover to support this. All I need, someone who will restore this. Faith inside a dream, team up by any means. We walk through the weathers till leaves stain the streams, till snow cooled the earth, spring washed the clean. And at the time, we make a sun that could shine by any means. She made it so many visions, couldn't follow me home. And the world I used to own, they were freer to roam. We make love to have something than ever. Could be touched by others if we feel they exist. The quiet within the mist feels it may be at risk. Cause when the mind is so connected, my world can feel rejected. That is so disrespected, it's unity dissected. And it creates the mess that I left for yes. A walk in the park on a lover's quest. Ich mache einen kleinen Break hier. Wir hatten aus dem brasilianischen Sampler eben Musik gehört zu Beginn. Dann habe ich eben nochmal etwas aus den 60er Jahren gespielt nach Britta Persson von Sergio Mendes. Ich habe in dieser Woche, ich weiß auch nicht, wie das kommt, November, keine Ahnung, Zeitumstellung, trübes Wetter. Ich habe unheimlich viel brasilianische Musik gehört und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass sich das natürlich hier auch abfärbt. Es gibt keinen aktuellen Anlass, aber wenn man sowas zu Hause hört und spielt, dann liest man auch mal was nach. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Sergio Mendes, den wir eben gehört haben, Pianist, zu den vielen, vielen Brasilianern zählte, die in den 60er Jahren das Land verlassen haben, vermutlich auch unter dem Eindruck der Militärdiktatur, wie viele andere auch. Andere brasilianische Künstler wurden eingebuchtet für 2-3 Jahre, Caetano Veloso zum Beispiel, Gilberto Gil. Strenge Sitten also, die natürlich auch sich dann immer auf die Musik auswirken, die vielleicht etwas mehr in die Isolation geht, die das Kollektiv verlässt, das kollektive Aufbegehren, weil da eben gnadenlos draufgeknüppelt wird. 1967 hat Sergio Mendes mit seiner Band Brasil 66 schon in Los Angeles lebend das Album Equinox aufgenommen, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe. Gerade verklungen ist das amerikanische Duo Panacea mit dem neuen Album The Scenic Route. Panacea, ein wunderschönes Album ist das, das wirklich eine Route beschreibt, mit sehr partiesken Tracks, dann aber auch so ins reduziert, liebevoll jazzige geht, wie gerade gehört, Walk in the Park. Auf der Rückseite sind die beiden von Panacea zu sehen, wie sie Schach spielen, und im Hintergrund liegt ein Buch, das sie möglicherweise dann und wann auch gelesen haben. Also auch optisch ein sympathisches Ambiente. Wer auf wirklich fulminant jazzig-funkige Breaks steht, der ist nicht zum ersten Mal hier mit dem neuen Album von Otello gut bedient. Alive at the Assembly Line heißt es, aus dem ich hier auch mal Musik spielen möchte. Otello. Yeah. It goes on and on and on and on, on and on and on and on, break. On and on, on and on and on and on, break. On and on. Come on, check it. Give, take, buy, sell, break, fix, build, wreck, show, tell, high, grow, die, cry, cash, check, credit, debt, pain, joy, smile, laugh, frown, hurt, search, find, rest, work, learn, live, insert your definition here. With the mess that we're in, gotta persevere. It's worse to fear murder than to die, cause that hurts to be alive when you worry all the time. Due to burdens on the mind, close the curtains and you're fine. You can't hide behind your security blanket, face your struggles eye to eye. 6 feet tall, feeling 3 feet high, and rising, realizing that your size has been a lie. In your own side of self, and then beside yourself, take a step to the left, get inside yourself. Mobilize you to do it now. Jumpstart that sun, spark your heart now. Solar power, soul of power, showing out and standing out amongst the cowards. Mountaintop screaming, I've arrived, just before I take my last breath and I die. Head towards the heavens, hands to the sky, not sweating all the answers to why. That I couldn't lose even if I tried, even if I'm tired up, I still find space to fly. Freedom holds the key, unlocking victory inside. Physically and spiritually, we need to redefine our stance with the creator who plans to connect directly with a stretch our destiny and let us live. But living is more than simply existing. All men rise, women and children all wake up, come alive. It goes on and on and on and on, on and on and on and on, on and on and on and on, on and on and on and on, break. On and on, on and on and on and on, on and on and on and on, on and on and on and on. Thank you. his plans intact. What a journey it's been from chapter to chapter. Sorrow to laughter, heartbreak, disaster. At age 7, my real pops ran out. Hard times came, nobody had their hand out. Sleeping in hotels, cold with no heat. That ass cold feet, man, the struggle is so deep. There's no sleep for the soul with no peace. They fall through the cracks of the streets and don't weep. I've walked on those blocks before. Death right around the corner, life not for sure. But then, John knocked, I unlocked the door. I wanted all the answers, what I got was more than I could fathom or even imagine. Life was love and it's all in action. All the rest just falls in line. It's an open door, no walls to climb. Walk through, let's eat, bread of life, let's feast. All the burdens that you carry, let them rest at his feet. Let go, you're stressed out. Spread your wings, let your arms stretch out. I'm so free, chains are broken. I'm so free when his name gets spoken. I'm so free and there's no turning back. Like the sky is blue, see I know that it's fact. Here I am, this is me. I'm just a man, living free. All the strongholds fall and wither. All my enemies crawl and slither. A blessed life with a beautiful wife that's pregnant with my child, what a beautiful sight. The name Father is more than a title. It's a God-given chance so I can break the cycle. I can break the cycle. We gon' get it started, man. I'm feeling so fresh tonight. Yes, yes. You know, I'm seeing all the beautiful people. Everybody rocking their favorite brands. Whatever your favorite brand is, it's whatever you wanna do, you know what I'm saying? But, you know, I didn't always have it like that. We didn't always have it, you know what I'm saying? So, this is what we had to do to look fly, you know what I'm saying? This is how I used to get it in. Hey, yo. I used to go to the mall with $40 a hand. It ain't matter at all, cause I could go see my man down at South Square Mall, working at J. Riggins. Oh no, manager leave, he let me cop for the Lolo. Slacks and polos, you better watch that. Boy in the Rangos, blazer and mock neck. Almost broke, but you still gon' see him at the T-game, pimping through the Greensboro Coliseum, man. Cause now I got on my good clothes. I'm sick of wearing hand-me-down raggedy hood clothes. Call me ugly, man, I wish a bitch would close. Go out to the club, yeah, we probably should close, yeah. Say I got on my good clothes, what? Say I got on my good clothes, yo. $40, I done got me some good clothes. I got on my good clothes, I got on my good clothes. I used to go to my mom, like I'm trying to be fresh. Told her, look in my closet, you know your boy look a mess. So we hopped in the car, headed straight to Sears. At the time, I was bigger than the rest of my peers. As we got on the floor, was embarrassing, trust me. The saleswoman walked me straight over the Husky. I still got stone watch, denim, Bobby Brown, patent leather, members only jacket. Ain't nobody fresher than me. Said I got on my good clothes. Sick of wearing hand-me-down raggedy hood clothes. Call me ugly, man, I wish a bitch would close. Go out to the club, yeah, we probably should close. Yeah, I said I got on my good clothes. What? You know I got on my good clothes. Husky jeans, patent leather, I wore those. I got on my good clothes. I got on my good clothes. Yeah, y'all looking good tonight, but it's some of y'all that's in the wrong. I can't front. Like you at the bar, it's hot in this club, man. So why you got that leather coat on, dawg? Come on. Take that coat off, nigga. And you, the big girl with the low-rise jeans on, got the fat hanging over the side. Better go to lane one. Girl, you got your gut busting over the side of your jeans. It look like a muffin. Come on now. Let's be provocative. I got boxes of shoes. Get shirts by the caseload. Size 48 jeans. How did they make those? New eras, we take those. Giving us good clothes. Nothing when you broke. When you ain't, you don't spend dough. I had a homie at Azure, but he got tied. And another at Stalingrad, but he got fired. So ironic, when you want it, you the last on the list. But when you get cake, they can't wait to give you some shit, know what I'm saying? Cause now I got on my good clothes. I'm sick of wearing hand-me-down raggedy hood clothes. Call me ugly, man, I wish a bitch would close. Go out to the club, yeah, I probably should close, yeah. Say I got on my good clothes, what? Say I got on my good clothes, yo. 43, now I got all these good clothes. I got on my good clothes, I got on my good clothes, yeah. Shout out to all my good clothes suppliers. Talking about my man, male party man, Lindsay. Talking about my homegirl, Portia. Talking about my man, Neil Nice. Kev Dean. Talking about my man, Born. Yeah. We got on these good clothes, we got on these good clothes for these. Carnell, I know you ain't down here in this damn club. Get your ass in this car. I'll beat the good clothes off your ass. Yo, yo, what's going on? With the fashion, I'm outside the building. What's going on, ladies? Hey, hey, hey, hey, yo, check it out. I got condoms, no rappers. You gotta worry about all that. Yo, yo, yo, yo, what's good? All my niggas. Yo, I got condoms. Yo, what's good, my dog? Shit, what's poppin', nigga? Man, this party is crazy. Nigga, yo, what? Oh, my yo, God, man. Nigga, hey, yo. Hey, nigga, hey, did you see the one that was standing by the VIP? Oh, she had the ponytail. She had the white pants, man. She had the big old ass. The big old ass. Nigga, she yo, I got hot dogs. Y'all ain't fucking with that? Nah, my nigga, we good. Alright. We good. We good, dog. All right. Yo, shit, man. What's going on next week, man? Next week, shit, nigga, what's up? We back on again? Yeah, man. Flash on the wheels at Black Ties, man. Shit, we can do Black Ties, nigga. We can go to the Burr, hit up Sugar Bears, oh, nigga, yeah. What's up? Oh, yeah, yeah, either one. You know my cousin on the go? Nigga, what? That's what it is, man. Shit. Well, yo, what's going on tonight, though? Tonight? Yeah. Shit. Eins live. Vier. Okay, den Talk eben müsste ich noch 22 Mal hören. Ich kann ihn nicht genau wiedergeben. Ist Musik aus dem neuen Little Brother Album, das ich heute im Übrigen noch mit einem weiteren Track spielen möchte. Get Back heißt es daraus, Good Clothes. Der nächste Titel kommt erneut aus Brasilien. Ich nehme die Platten von ihm hin und wieder ganz gern in die Hand. Sein Name ist, ich weiß nicht genau, wie der Vorname ausgesprochen wird, Eumir oder möglicherweise auch Eomir Deodato, der viele Platten gemacht hat, die, soweit mir zumindest bekannt, ziemlich Big Band mäßig daherkommen, die auch kommerziellen Erfolg hatten, nachdem auch er relativ früh Brasilien verlassen hatte und in die USA gegangen war. Deodato 2 ist sein, ich nehme an, zweites Album, daraus hier der Titel Skyscrapers. This is a Hyperdub promo. Never meaning to send. Beautiful. Breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. 1 Live 4. Auch Leuten, die sich nicht unbedingt zum engeren Kreis der sogenannten Drum and Bass Massive zählen, möchte ich das gerade gehörte Album, wir haben es natürlich nur ausschnitthaft gehört, wirklich ans Herz legen. Man kann es sich guten Gewissens zulegen. Es stammt von Comics, einem Duo aus England, das Call to Mind, dieses Album, auf dem Königslabel Metalheads veröffentlicht hat und mit Stücken kommt, die eine wirklich unglaubliche Drum- und vor allen Dingen Bass-Power entwickeln. Ich glaube, das war hier auf Strictly gut zu hören. Die Tracks sind wunderschön eingefasst in sehr zum Teil deftige Strings. Es kommt auch zu Vokaleinsätzen von Steve Spacek, der ja wirklich ein gefragter Mann ist. Außerdem zwei lupenreine und für meinen Geschmack sehr gute House-Tracks auf diesem Call to Mind Album von Comics. Davor haben wir einen Track gehört, den viele cheesy und abgehalftert finden. Ich war nie dieser Meinung. Und im Übrigen ist es Burials Schuld, dass ich die Moody Blues mit ihrem alten Klassiker Nights in White Satin hier mal wieder ins Spiel gebracht habe. Denn die Strings, die Burial auf seinem Titel Raver verwendet, haben mich in ihrer harmonischen Fortschreitung immer wieder, und ich habe das Stück ungelogen jetzt 30 Mal gehört, an eben die Moody Blues und ihr Nights in White Satin erinnert. Deshalb wollte ich es einfach mal so zusammensetzen. Das neue Album von Burial heißt Untrue. Es wird uns in dieser Sendung hier noch begegnen. Er ist der Sonderfall der Dubstep-Musik, der eigentlich gar keinen Dubstep macht, sondern wenn man so will, einen abstrakten Trip-Hop-artigen Garage Two-Step auf seinem Album, das wirklich berührend ist in vielen Momenten. Wie gesagt, da kommen noch einige Tracks und offiziell veröffentlicht wird es, wie ich mir jetzt habe sagen lassen, am 9. November, das wäre also Ende der Woche. Ein Track noch, dann kommen die Infos. Paul aus Berlin ist Stefan Bethke, der für sehr minimalistische Tech-Dub-Alben steht, wie ein Koch, der seine Gäste mit wenig Sachen bewirten möchte, aber die besonders schmackhaft anrichten will, ist es bei Stefan Bethke wohl offensichtlich sein Gehör, denn nicht nur als Musiker arbeitet er, sondern er mastert auch sehr viel. Er muss also genau hinhören. Seine Tracks sind wirklich fantastisch, sehr minimal und gehen jetzt in die Remixmühle auf Steingarten Remixes. Wo Tech Dub im Original war, liegt es nahe, dass jetzt auch Dubstepper als Remixer hier zum Einsatz kommen, unter anderem Shackleton und Perverlist. Die werden wir später mal hören. Zunächst hier ein Remix von Mike Huckabee. Live. Infos mit Hilke Janssen um 23 Uhr. SPD und Union rangeln um Streitthemen. Bochum gewinnt torreich gegen Wolfsburg und das Wetter morgen etwas Sonne. In Berlin tagt gerade der Koalitionsausschuss zu den wichtigsten Streitthemen zwischen SPD und Union. Unter der Leitung von Bundeskanzlerin Merkel wollen die Abgeordneten nach Kompromissen suchen. Aus Berlin berichtet Ute Welti. Uneins sind sich Union und SPD vor allem, was die Mindestlöhne für Briefzusteller angeht und das Betreuungsgeld für Kinder, die keine Krippe besuchen. Bei den Themen Bahnprivatisierung, Pendlerpauschale, Tempolimit und Arbeitslosengeld für Ältere stehen die Verhandlungen über mögliche Kompromissformeln erst am Anfang. Mit konkreten Ergebnissen wird für heute Abend nicht gerechnet. Man verweist auf die nächste Sitzung in einer Woche. In Mexiko ist die Hochwasserlage weiter angespannt. Rund 80.000 Menschen sind im Bundesstaat Tabasco von den Fluten eingeschlossen. Tausende Menschen warten auf ihren Hausdächern auf Hilfe. Die Regierung schätzt, dass etwa 1 Million Mexikaner ihr Zuhause wegen des Hochwassers verloren haben. Mexikos Präsident Calderón bat um internationale Hilfe. Die USA wollen ihre Wirtschaftshilfe für Pakistan überprüfen, als Reaktion auf den verhängten Ausnahmezustand. Laut US-Außenministerin Rice unterstützen die USA Pakistan aus eigenem Sicherheitsinteresse. Von den etwa 11 Milliarden Dollar gezahlter Hilfe seit 2001 ist Schätzungen zufolge der größte Teil in den Antiterrorkampf geflossen. Pakistans Präsident Musharraf hatte gestern die Verfassung seines Landes außer Kraft gesetzt. Seitdem wurden mehrere hundert Oppositionelle verhaftet oder unter Arrest gestellt. In der Fußball-Bundesliga hat Bochum einen 5:3 Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg geschafft. Bochum rutscht damit auf Platz 13 in der Tabelle. Trainer Marcel Koller ist der Meinung, dass die Harmonie in Bochum stimmt. Jeder Trainer weiß, dass er auch Punkte oder Siege holen muss. Und es ist aber schon so, dass in Bochum also nicht nur der Trainer und die Mannschaft zusammensteht, sondern auch Vorstand und Aufsichtsrat. Dem MSV Duisburg ist der Sprung aus den Abstiegsrängen heute nicht gelungen. Die Duisburger verloren gegen den Karlsruher SC mit 0:1. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird kalt in der Eifel und im Sauerland um die 0 Grad. Morgen im Süden von NRW sonnig, im Norden bewölkt, regnen soll es aber nicht. Dazu in Gummersbach gerade mal 5 Grad, in Arnsberg höchstens 9 und in Bottrop maximal 10 Grad. Am Dienstag und Mittwoch Temperaturen bis maximal 10 Grad, dazu ziemlich windig und wieder regnerisch. Stauschau. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Bunsdorf-Lute und Bad Nenndorf Baustelle. 7 Kilometer Stau, da sind auch die Umleitungsstrecken überlastet. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum-Hamme und Bochum-Wattenscheid Baustelle 3 Kilometer. Und A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Bonn-Endenich und Tannenbusch Baustelle 1 Kilometer Stau. Eins live. Vier. Okay, Ladies and Gentlemen, ich hatte zu Beginn der Show davon gesprochen, ich will heute hier eine Reihe von symphonischen Sounds, Big Band Sounds mal ins Spiel bringen, aber natürlich auch gerne mal das Gegenteil. Hier würde ich dich bitten, doch einfach mal nichts weiter zu nehmen, für eine gewisse Zeit natürlich, als die pure nackte Bassdrum. Dies hier ist das neue Werk des schottischen Tech-House-Duos Slam. Es heißt Asia und ist hier in dieser Form mit den schönen transigen Flächen remixed worden vom Radio Slave, der bezüglich der Länge seiner Tracks, seines eigene oder seines Remixe, die er anfertigt, sich durchaus mit Ricardo Villalobos messen kann.

1-3-4. Das hier ist ein Titel von einem Duo, von dem ich bisher noch nichts gehört hatte. Friedrich and Stixen. Maya heißt der Track und kommt als Flipseite, als B-Seite der aktuellen Maxi Moin Moin Basis. Erschienen ist das Ganze auf dem Berliner Label Freizeitglauben, was ich deshalb erwähne, weil hinter diesem Label gleichzeitig auch ein Plattenladen steht, der wirklich empfohlen werden kann. Liegt so auf der Grenze zwischen Friedrichshain und Prenzlauer Berg, Nähe Karl-Marx-Allee. Ist eine Menge los, viele DJs, gute Platten, Promotion-Büros, ein sehr betriebiges Haus da. Friedrich and Stixen mit Maya. Ich habe heute eine Reihe von längeren Tracks, die ich aber gerne auch ausspiele, um so ihre ganze Magie, ich hoffe, sie haben die, wirken zu lassen. Hier ist ein neues Lebenszeichen von Vive La Fête aus Belgien. Du bist ja bei 1 Live 4, Aventur fiktiv, so heißt ein neuer Track von Vive La Fête. Bald kommt ein Album, die beiden aus Belgien sind auch privat ein Paar. Dani und Els. Karl Lagerfeld war einer der ersten hier aus Deutschland, der sie entdeckt hat, für sich auch entdeckt und sie auf verschiedene Laufstege geschickt hat. Seit Jahren versuchen die beiden hier in Deutschland Fuß zu fassen. Mal gucken, was das hier mit dem neuen Album wird. Die ersten Tracks in, wie ich finde, guten Remixen, wo auch so ein bisschen Humor durchschlägt. Damit ziele ich auf einen freilich ganz anderen Track an, den ich, weiß ich nicht, ob ich das heute noch schaffe, ihn zu spielen, sonst ein Entschuldigung, anderes Mal. Neue Welten, oh, jetzt habe ich einen fürchterlichen Frosch im Hals. Neue Welten ist das Stichwort. Ich muss stoppen hier, für mich. Als wäre mir ein Kilo Staub gerade hier in die Nase, in den Mund gekommen. Neue Welten, New Worlds, das sind die Studio Rockers. Und neue Welten betreten gleich auch die Phoneheads, die im März des Jahres live in der Düsseldorfer Tonhalle zusammen mit den Düsseldorfer Symphonikern gespielt haben und das jetzt, wie ich finde, hervorragend auf Platte dokumentieren. Ich muss mal irgendwie einen Schluck Wasser trinken. slew. Pick it up, dust it down. Remember you can improvise. When all is said and done, relax and be back. Chill under a shaded tree. Papa's on his feet. Now we can't see the wood from the trees. That stone, roll that stone out of the way. Out of the way. Du bist ja bei 1 Live 4. Wenn Orchester, symphonische Orchester in alle Schattierungen der Popmusik eingebrochen sind in der Vergangenheit, dann haben sie, ohne es zu wollen, zumeist das Ende einer Bewegung markiert. Wenn ich an die Rockmusik der 70er Jahre denke, als da die großen Orchester mit auf die Platten kamen und das Ganze dann auch noch hier und da live veranstaltet wurde mit Dutzenden von Sattelschleppern. Irgendwann kamen andere Leute und sagten, wir machen es einfach mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, und dann war Punkmusik da. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich denke, es gibt auch einige Rapper, die am Ende ihrer Tage versucht haben, es nochmal mit klassischer Musik als Hintergrundmusik zu versuchen. Also das mag ich persönlich zum Beispiel überhaupt nicht. Hip-Hop mit Klassik geht bei mir absolut nicht. Und auch bei diesem Album hatte ich natürlich Bedenken. Die Phonettes haben seit den 90er Jahren 4 volle Alben gemacht, zumeist strictly Drum and Bass. Sie sind auch als DJ-Duo, manchmal auch alleine, der Philipp Maybruch, schwer unterwegs seit Jahren. Und irgendein Teufel hat sie geritten, im März des Jahres in die Düsseldorfer Tonhalle zu gehen, um einige ihrer Stücke aufzuführen, zusammen mit dem Symphonieorchester Düsseldorf. Das Ergebnis finde ich ausgezeichnet. Ich bin also echt überrascht. Und ich denke, wenn man hier zusätzliche Punkte vergeben müsste, dann gehen die mit ganz, ganz großer Sicherheit an Heike Beckmann, mir bisher nicht bekannt, Pianistin, Komponistin und Dirigentin, die hier für das klassische Gerüst gewissermaßen in der Theorie, in der Notengebung gesorgt hat und hier wirklich Beiträge gezaubert hat, die mal hinter mal vordergründig sind, aber immer eine gute Balance halten, nie das Ganze irgendwie totschlagen oder in fürchterlichen Pathos hineindriften. Das sind neue Tracks, das hat mit Drum and Bass im Grunde nur noch am Rande zu tun, aber man kann sich das wunderbar anhören. Und auch der gute Cleveland Watkiss, ein gefragter, immer noch gefragter Vokalist aus England, der auch schon auf diversen Metalheads-Platten seine Stimme gegeben hat und auch in der Vergangenheit bei den Phoneheads schon tätig war, ist hier zu hören, zum Beispiel auch bei dem Titel, den ich gerade gespielt habe, einem der bekanntesten der Phoneheads, nämlich Roll That Stone. Das Ganze kommt jetzt raus, ist gerade rausgekommen, die Phoneheads zusammen mit dem Düsseldorfer Symphonischen Orchester live at Tonhalle, heißt die CD, zusammen mit einer DVD, wo man sich das Ganze dann auch live anschauen kann. Hier kommt ein Mann, der seit über 40 Jahren im Geschäft ist, wie man so schön sagt. Der Schlagzeuger Steve Reed hat mit allen möglichen Leuten gespielt. Pop, Soul, Musik, natürlich auch Jazz. In den letzten Jahren hat er sich sehr stark eingelassen mit Fortet, Kiran Hebden und elektronische Tricks in seine Musik einfließen lassen. Jetzt ist er nach Dakar in den Senegal gegangen und hat mit afrikanischen Musikern wieder ein fantastisches Album aufgenommen. Daxar heißt das, ist auf Domino erschienen. We'll be right back. 1 Live. 4. Ich möchte hier zunächst weitermachen mit Platte und Musik einer amerikanischen Indie-Institution, dem Duo Ween, das ein neues Album heraus hat, La Cucaracha heißt es, und der Titel sagt es leicht augenzwinkernd, hier und da geht es auf dem Album in mexikanisch klingende Gefilde. Wie könnte man sagen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt's sich ungeniert, so heißt es doch. Nun haben Ween ihren Ruf überhaupt nicht ruiniert, aber die machen einfach, was sie wollen, gegen den Strich. Und so passiert es, dass der letzte Track auf der Platte tatsächlich eine Kollaboration ist mit dem Altsaxophonisten David Sanborn, wobei Ween ausdrücklich erklären, dass sie Saxophone eigentlich bis auf den heutigen Tag hassen wie die Pest, aber in diesem Fall einfach mal eine Ausnahme haben machen wollen. Also mit diesem Titel, an dem David Sanborn mitwirkt, kann ich mich im Moment noch nicht so recht anfreunden, mit vielen anderen des Albums aber sehr wohl. Deshalb hier aus dem La Cucaracha-Album von Ween, der Titel Blue Balloon. Und erlaubt bitte, dass ich danach einfach nochmal zurückgehe in das Album der Phoneheads, das ich eben schon mal gespielt habe. We'll be right back.

Ganz kurz zwischendurch, du bist ja bei 1Live 4 in tiefer Sonntagnacht. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich einige Tracks hier in einer Linie laufen lasse, um den Flow hier nicht unnötig aufzuhalten. Ich werde gleich sagen, was wir im Einzelnen gehört haben. Hold on, you know this is what? Die Tatsache, dass insbesondere Burial, den wir eben ein zweites Mal aus seinem Untrue-Album gehört haben, bei allen Kodierungen, die er unternimmt, bei allen Verfremdungen, am Ende doch sehr stark in der Two-Step-Garage-Musik verwurzelt ist, hat mich einfach mal veranlasst, hier die Horsepower Productions zu spielen mit der ersten Platte, die sie je veröffentlicht haben. Das war gleichzeitig auch die Debütveröffentlichung für das Londoner Tempa-Label, also Tempa 01, When You Hold Me, die Horsepower Productions. Davor haben wir nicht nur Burial gehört, sondern auch den Boxcutter, der schon im letzten Jahr fast zeitgleich zu Burial sein Album veröffentlicht hat. Jetzt ein neues Glyphic heißt es, das sehr verspielt, aber auch mit souligen, wunderschönen Anklängen, wie eben gehört im Titel Foxy. Davor habe ich gespielt Pinch mit Kawali von der vielleicht besten derzeit zu habenden Dubstep Compilation, wo die Tracks voll ausgespielt werden, nämlich 10 Tons Heavy. Und davor haben wir die Phoneheads gehört mit Maracanenses, einem weiteren Titel aus ihrem Album Live at Tonhalle, das sie zusammen mit den Düsseldorfer Symphonikern eingespielt haben und mit Band, darunter der Kante-Schlagzeuger Sebastian Vogel, Volker Bertelmann am Piano, auch als Hauschka bekannt, und der Bassist Frank Schwieklewski. Das sind alles Beteiligte, die ich hier am Ende doch mal genannt haben möchte. Hier im Hintergrund kommt Sabina mit dem Titel Justice, der remixed worden ist, einmal mehr von einem Mann, der hier schon des Öfteren gelaufen ist, nämlich Cyrus. We'll be right back. exits to freeways twisted like knots on the fingers. Jewels cleaving skin between breasts. Live 4. Wenn es hier und anderswo immer mal zu etwas verkurften Reihenfolgen bezüglich der Tracks, der Trackliste geht, dann liegt das daran, dass ich seit Jahren eigentlich, im Grunde seit ich denken kann, immer mehr in Richtung Sound höre und weniger in Richtung Beat eines Stückes. Und manchmal sind es so ganz kleine Soundpartikel, wie zum Beispiel so ein metallisch hämmernder Piano-Sound, der mir auf der Dubstep-Nummer von Mark One aufgefallen war, Stepper Delights, die wir eben gehört haben, die mich dann in völlig andere Richtungen werfen können, Jahreszeiten, stilistisch, was auch immer. Und am Ende überlegt man, das kennst du irgendwoher, diesen metallisch hämmernden Sound. Und dann landet man bei dieser Formation Soul Coughing. Der ein oder andere wird sich an die vielleicht erinnern können, die vor, na, ich glaube, mehr als 10 Jahre ist das jetzt her, eine Reihe wirklich richtig guter Alben gemacht haben. Ruby Froome gehörte dazu aus diesem Album, der Titel Screenwriter. Soul Coughing, eine Band, die aus dem Umfeld der New Yorker Knitting Factory, also Jazz, No-Jazz-Szene kam, Spoken Word, sich den Beatniks hier und da vielleicht auch verbunden fühlte, um einen Typ namens M. Doughty, seinen voll ausgeschriebenen Vornamen, habe ich bis heute nicht herausbekommen können. Der Screenwriter von Soul Coughing. Ich möchte mich an dieser Stelle schon bei dir und euch verabschieden und hoffe, es hat dir und euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Und wünsche allen bis dahin eine friedliche und gesunde Woche. Mein Name ist Klaus Vier und verabschieden möchte ich mich mit der amerikanisch-kenianischen Formation Extra Golden und ihrem Album Herama Nano, das auf dem renommierten US-Indie-Label Thrill Jockey erschienen ist. Aus diesem Album hören wir den Titel Obama. Alles Gute, ciao, ciao, macht's gut. Yeah, God. yelele yelele mama.